Hallo, hier spricht Jochen Lüders, der Kopf hinter Jochen Englisch. Jürgen Wagner hat mich gebeten, mal zu erzählen, wie alles angefangen hat. Also dann, once upon a time. Meine erste prägende Erfahrung machte ich, als ich vor über 20 Jahren, als ich gerade mit meinem Referendariat fertig war, an meine erste richtige Schule kam. Ein halbes Jahr lang hatte ich vertretungsweise nur Sport unterrichtet, dann bekam ich endlich eine feste Stelle. In der letzten Fachsitzung des Jahres war ich dienstlich verhindert. In meiner Abwesenheit wurde, ohne dass ich vorher gefragt worden wäre, einfach beschlossen, dass ich den nächsten Leistungskurs übernehmen sollte. Als mir dieser Beschluss mitgeteilt wurde, dachte ich natürlich zuerst an einen schlechten Scherz, war es aber nicht. Es hatte einfach keine andere Lust und mit einem neuen Kollegen kann man es ja machen. Während meines Referendariats hatte ich gerade mal ein halbes Jahr lang eine Elfte unterrichtet. Ich hatte noch nie vorher einen Grundkurs, geschweige denn einen Leistungskurs. Entsprechend verzweifelt und zeitweise auch panisch war ich natürlich. Gott sei Dank stellte sich relativ bald heraus, dass meine Vorstellungen über das Leistungsniveau in einem LK leicht übertrieben waren und so fasste ich langsam Fuß. Nachträglich war das Ganze wohl doch eine Art Wink des Schicksals, denn ich fand schnell Gefallen an der relativ freien Arbeit in Leistungskursen. Das führte dazu, dass ich mich bald ausschließlich auf die Oberstufe konzentrierte. Die Mehrarbeit an Unterrichtsvorbereitung und Korrekturzeit sind einfach der Preis für einen interessanteren Unterricht und die größere Freiheit, eigenen Interessen wie Filmanalyse, Arbeit mit Internet und Computer etc. nachzugehen. Allerdings gab es so gut wie keinerlei Hilfe von Kollegen. Von sich aus bot niemand irgendwelche Materialien an. Wenn, dann musste ich immer x-mal nachfragen und erinnern. In dieser Phase beschloss ich, dass ich das alles mal besser machen wollte. Den Gedanken, dass hunderte von Lehrern mehr oder weniger gleichzeitig am Schreibtisch sitzen und genau dieselbe Unterrichtseinheit über Immigration, Media oder was auch immer zusammenbasteln, obwohl das alles schon x-mal vorher gemacht wurde, fand ich einfach nur absurd. Sicher macht man es ein bisschen anders als die Kollegen, aber die Gemeinsamkeiten sind doch im Normalfall viel größer als die Unterschiede. Auch Schulaufgaben sind wesentlich schneller erstellt, wenn man schon ein paar bewährte Vorlagen von Kollegen hat, als wenn man gerade als Berufsanfänger immer wieder bei Null anfängt. Ein zweiter Punkt, der mir auch schon früh erheblich auf die Nerven ging, war die Tatsache, dass einem niemand sagte, wie er bestimmte Sachen macht. Ein geflügeltes Wort eines meiner Seminarlehrer war, dass es leichter sei, die Frau eines Kollegen ins Bett zu bekommen, als irgendetwas Konkretes über seinen Unterricht zu erfahren. Selbst auf läppische Fragen wie »Kontrollierst du eigentlich noch Hausaufgaben im LK?« bekam ich keine oder nur ausweichende Antworten. Auch diese deprimierende Erfahrung bestärkte mich darin, meine Erfahrungen später mal weiterzugeben und nicht als kostbaren Schatz zu hüten. Selbst in Fällen, wo Zusammenarbeit eigentlich nur Vorteile für jeden Einzelnen gehabt hätte, kam keine Zusammenarbeit zustande. Als Anfänger hatte ich zum Beispiel nur wenige Videos und hatte keine Lust, mir alle damals noch sehr teuren Videos zu kaufen, weil ich wusste, dass irgendein Kollege das Video ja wahrscheinlich hatte und mir hätte leihen können. Also bot ich an, auf der Basis der individuellen Listen jedes Kollegen eine gemeinsame Fachschaftsliste zu erstellen, aus der man, so meine Idee, mit einem Blick erkennen konnte, wer welches Video hatte. Ich scheiterte kläglich. Lediglich von einer einzigen Kollegin bekam ich termingerecht eine Liste, von einer zweiten nach mehrmaligen Erinnern immerhin einen handgeschmotzelten Zettel, von allen anderen einfach gar nichts. Meine Website und das daraus im Jahr 2006 entstandene Blog sind das Ergebnis dieser Erfahrungen. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage nach den Ursachen dieser Einzelkämpfermentalität. Zwar gibt es durchaus ermutigende Beispiele von Zusammenarbeit unter Lehrern, wie zum Beispiel die sehr aktive und hilfsbereite Mailingliste NPAD und diverse Websites bzw. Blogs einzelner Kollegen, aber insgesamt hat sich nach meinem Eindruck wenig verändert. Auch jüngere Kollegen erzählen mir immer wieder, dass während des Referendariats die Zusammenarbeit meist noch ganz gut klappt, danach aber schnell versandet. Ich denke, dass es noch nie so leicht war, interessanten, abwechslungsreichen und vor allen Dingen auch authentischen Englischunterricht zu machen wie heute. Genannt seien hier nur zum Beispiel Videos, Podcasts und Webquests. Auch das sogenannte Web 2.0 bietet mit Wikis, Blogs und Social Bookmarking großartige Möglichkeiten, von Sharing und Collaboration. In diesem Sinn, schreib mir einfach eine Mail, wenn du eine tolle Website, einen interessanten Podcast oder ein witziges Video entdeckst. Meine Mailadresse ist jochenluedas@web.de, die Adresse meines Blogs jochenenglisch.de. Danke fürs Zuhören.